Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 5, 2011 vom 30.01.2011 und ich habe hier heute ein paar Punkte weniger aufgeschrieben, aber allein bei einem wird es wahrscheinlich schon kritisch werden, deswegen komme ich gleich zur Sache, aber schiebe mal noch ein Thema vor, in das ich mich ansonsten vielleicht hineinsteigere und die den Rest von der Sendung dann eben weniger Zeit habe. gut, es geht um die deutsche Blogger-Szene, mein Lieblingskind, ja. Die ist mal wieder im Streit, war nichts Neues. allerdings ist es diesmal ein bisschen kurioser und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, von was ich jetzt am meisten schockiert sein sollte. Einmal an der Tatsache, dass versteckte Werbung gemacht wird mit dubiosen Links und Knebelverträgen, so zumindest Sascha Pallenberg, oder dass das irgendwie, also bis auf die Knebelverträge natürlich, dass sowas wie Werbung in mit Links in Blogs und so weiter, dass das als dermaßen negativ angesehen wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach all den Jahren, ja, macht das immer noch den Eindruck, als ob die Blogger-Szene in Deutschland ein kleines Kind ist, das wild um sich kloppt, ja, und ein Lolli will, aber einfach keinen bekommt, ja. Weil man vielleicht noch nicht kapiert hat, dass es nicht immer die beste Methode ist, weinend sich auf den Boden zu wälzen und zu schreien, weil es vielleicht dann doch nicht alle hingehen und dann nachgeben, ja, dem Ganzen. Ich weiß es nicht, ich bin entsetzt, aber es ist mal wieder bezeichnend für die deutsche Blogger-Szene und auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist. Ich gucke gern als mal über einen großen Teich und schaue mir das dann an. Es war vor vielen Jahren auch mal so ähnlich dort, ja. Und mittlerweile haben die Blogger dort so viel selbstbewusster, dass sie eben sagen, ja, wir sind Blogger und dass sie sich auch so verhalten wie Blogger und dass sie nicht hingehen und versuchen krampfhaft hier den Pseudo-Journalisten raushängen zu lassen. Ich weiß, gerade in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, weil der Deutsche Journalistenverband hier Blogs so dermaßen ablehnt, ja. Aber auf der anderen Seite sollen die doch ihr Show abziehen, ja. Journalismus, wie auch immer. Fakt ist, wer die News schreibt, wer die Artikel schreibt, ja. Und wie man es schreibt. Darauf kommt es letztendlich an. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn alles so seriös und spießerisch oder spießerhaft wären, ja, wie die alt hergebrachten Journalisten, ja, dann würde ich drauf pfeifen, dann brauche ich keine Blogger-Szene, dann kann ich mir die Zeitung kaufen oder ich kann mir die Nachrichten im Fernsehen anschauen, ja, und damit hat es sich, ja. Ich meine, der Unterschied zwischen dem zwischen einer normalen Tageszeitung und den Fernsehsendern und der Blogger-Szene ist ja eigentlich, Blogger-Szene eigentlich schon der Begriff, da kreuzen sich mir die Fußnägel, ja. Schon allein, also da ist ja der Unterschied, dass man eben mit den Blogs ein bisschen lockerer umgehen kann und Leute nicht ganz so spießig, ja. Wenn ich hier in Deutschland in Blogs lese, das sind selbst die kleineren Blogs teilweise dermaßen spießig und hochtrabend, labern die daher. Und ja gut, vielleicht kommt das auch daher, dass die Leute so schockiert sind, jetzt da auf einmal Links drin zu finden. Das sind ja Zustände wie in den USA. Tja, aber leider nur bei der Werbung, nicht bei dem Inhalt. Und auch hier kommt es anscheinend auch wieder nur auf die Form an und nicht auf die Inhalte. Leute, reißt euch doch einmal zusammen und bleibt einfach Blogger, ja, ihr habt Freiheiten, die eben normale Journalisten nicht haben, die solltet ihr nutzen und euch stattdessen nicht hier in diesem möglichen Kleinkrieg da noch fertig machen, ja. Es werden hier CEOs angesprochen, da muss ich ganz klar sagen, CEOs sind die Pest, ja, sowohl bei uns als auch in den USA, das ist einfach die Pest Und an dem Tag, an dem die, obwohl ich normalerweise keine gesetzlichen Regelungen befürworte, aber an dem Tag, an dem die CEOs gesetzliche Knüppel zwischen die Beine bekommen, da werde ich mich freuen. Ja, weil ich finde es einfach unmöglich. Das ist, also, manchmal kann ich den Unterschied zwischen Spamming und CEOing schon gar nicht mehr erkennen. Die sind überall. Ja, und das finde ich echt mies. Das findet übrigens jetzt auch offenbar der oberste Suchmaschinen-Spam-Bekämpfer, so titelt heiße, von Google, Matt Cutts. Der hat nämlich bereits diese ganzen Geschichten hier auf dem Kieker und ich würd mich ehrlich gesagt freuen, wenn Google knallhart gegen solche SEO-Methoden vorginge. Ja. Und dann wäre das Internet ein besserer Platz, weil mir ist nämlich vollkommen wurscht egal, ja, ob irgend so eine Preisvergleichssuchmaschine oder was weiß ich, irgendwie ein Blog, das sich besonders für besonders toll hält, dann hier ganz oben bei Google in den Suchergebnissen ist, nur weil die vielleicht einen besseren SEO haben und die Inhalte genauso ein großer Müll sind, ja. Wie vielleicht das Blog, das eben 20 Seiten drunter steht, oder vielleicht sogar noch schlimmer, ja. Denn letztendlich führt es ja dazu, dass nur noch die Seiten, nur noch die Blogs, nur noch die Angebote dann weit von sind, die eben ein besseres SEOing haben. Also, nee, also es tut mir furchtbar leid, das ist Mist, das macht das Internet kaputt, ja. Und SEOs sollten sich vielleicht mal mit ihrer Freundin beschäftigen oder so und einfach aus dem Internet abhauen. Ja, ganz einfach. So. Mehr möchte ich nicht darüber sagen, weil es noch jede Menge Themen jetzt hier gibt. Und ja, gut, der Rest könnt ihr euch selbst denken. So, Artikel sind übrigens auch verlinkt. Auch dieser hier, wenn ihr euch mal so richtig ärgern wollt über die Spießigkeit, die momentan wieder abgeht. Oh Mann, ich kann es nicht fassen. So wird die Blogger-Szene in Deutschland immer dort bleiben, wo sie momentan auch richtig angesiedelt ist. Weit weg von der Realität und ja, unsinnig oder beziehungsweise nicht unsinnig, sondern sinnlos oder bedeutungslos. Besser gesagt, bedeutungslos. Das ist das richtige Wort. Ägypten ist auch bedeutungslos geworden, zumindest in der Online-Welt, denn Ägypten ist offline. Und das muss man sich mal vorstellen. Von einem Tag auf den anderen war auf einmal, nachdem es dort größere Demonstrationen gab, um es mal milde auszudrücken, auf einmal die Handyverbindung und die Internetverbindung komplett lahmgelegt. Also kein Internet in Ägypten mehr. Ja, ich will immer Indien sagen. ja, und das ist schon ziemlich heftig. Jetzt fragt man sich natürlich, wo sind da die Konsequenzen? Und ich meine, für die Geschäftswelt ist das natürlich ein ganz herber Schlag. Die internationale Geschäftswelt kommt quasi dann zum Erliegen, weil auch in Ägypten stützt man sich immer mehr auf Internet. Oder gerade in Ägypten angeblich sollen dort mehr Leute mittlerweile sich über Facebook und andere Social Network Dienste informieren als über die lokalen Tageszeitungen. Und das soll, also ich kann das zwar nicht bestätigen, ich habe keine Quelle, außer jetzt Heise, die das im Artikel geschrieben haben, die aber auch dafür keine Quelle angeben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es scheint wohl eine doch große Nutzung von Social Networks und Facebook dazu geben, ja, in Ägypten. Mehr als man vielleicht vermuten würde. Und ja, das ist dann natürlich schon ein ziemlicher Hammer, was dort abgeht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sich die Regierung jetzt da nochmal rauswinden soll. Das, was sie so gezeigt hat, ist ja ziemlich drastisch. Ja. Ist zurückgetreten, also die Regierung wurde entlassen, ist ja eigentlich nicht zurückgetreten, wurde entlassen. Allerdings der Hauptverursacher, Mubarak, der ist noch im Amt und der hat seine neue Regierung aufgestellt jetzt. Es war wohl ein Schachzug, um die Leute zu beruhigen. Die Proteste gehen weiter. Das Internet ist immer noch nicht verfügbar mehr. Und es zeigt aber auch, dass eben Ägypten oder die Staaten jetzt langsam anfangen, auch das Internet als Bedrohung zu empfinden. Und lustig ist, in dem Artikel auf Heise zu diesem Vorfall wurde angesprochen oder wurde von jemandem gesagt, ja, das wäre natürlich in so Ländern wie den USA undenkbar, dass das jemals passieren würde. Das wäre, also wenn das diese Provider nahegelegt bekommen oder befohlen bekommen, dass eben den Internetbetrieb einzustellen und abzuschalten, dann würden die das einfach ignorieren. Und dazu muss ich sagen, wie kommt man auf sowas? Das würde in den USA genauso funktionieren wie auch in Ägypten. Wer ist denn schließlich sofort eingeknickt, ja, als die Sache mit WikiLeaks war und oder immer noch eigentlich noch ist, ja, und die US-Regierung hier noch nicht mal eine Anklage hat. Also es steht nur fest, dass das, was WikiLeaks macht, überhaupt illegal ist. Ja, es gibt keine Anklage bis jetzt. Und dann kommt so ein Heini von der US-Regierung und spricht da ein paar Worte so von wegen, ja, die Firmen sollten sich genau überlegen, mit wem sie jetzt noch Geschäfte machen. Und dann sind diese Feiglinge wie Mastercard, PayPal und Amazon, die dann eben einfach ohne rechtlichen Hintergrund dann die Dienste bzw. Serviceleistungen für WikiLeaks einstellen. Ja? Also, tut mir leid, aber wenn so ein paar FBI-Agenten und hochrangige Regierungsvertreter, ja, oder vielleicht dann in dem Fall wie bei Mubarak, ja, vielleicht sogar der Präsident selbst, ja, öffentlich dann sagt, zu den Providern sofort die Dienste abschalten, ja, also es besteht Gefahr für die nationale Sicherheit der USA, dann möchte ich sehen, welcher, sich dann noch dagegen wehrt und nicht sofort das tut, was er gesagt bekommt, ja, wenn das Wort nationale Sicherheit fällt. Ja. Also, das möchte ich dann sehen. Also, Illusion, wer denkt, dass die USA von sowas verschont blieben würde. Es wäre ja schon fast für bestimmte Seiten passiert, oder ist ja schon sehr, sehr weit gegangen mit dieser WikiLeaks-Sache. Und ich denke, es wird in Zukunft noch weitergehen, wenn mal in den USA so Demonstrationen so groß angelegt werden wie jetzt in Ägypten und die Regierung massiv unter Druck und in Gefahr ist, dann werden wir sehen, ob das nicht auch in anderen Ländern möglich ist, von denen wir jetzt denken, oh ja, das kann doch nie sein. Deswegen sollte man auch da eine Konsequenz daraus ziehen und versuchen, das Internet nach wie vor sehr unabhängig zu gestalten, so wie es ja ursprünglich auch mal gedacht war. Und dazu gehören zum Beispiel auch, dass jedes Land seine eigenen oder eine genügend ausreichende Zahl von Root-Servern hält und keinesfalls mehr auf ein anderes Land irgendwie angewiesen ist. Denn sind wir mal ehrlich, wenn die USA tatsächlich das Internet in Anführungszeichen abschalten würde, dann wäre es bei uns mit dem Internet auch ziemlich übel, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da sollte man schon eine Infrastruktur aufbauen, dass notfalls auch ohne andere Hilfe, sage ich mal, das Internet aufrechterhalten werden kann. Und auch die Provider sollten vielleicht da schon von vornherein ja, sich selbst verpflichten, nach der, ja, vielleicht sogar, sagen wir mal, was steckt zwischen höheres Ziel, nach der UN-Charta zu agieren und eben dann auch abzulehnen, und das auch gleich von vornherein klar zu machen, abzulehnen, das Internet einfach so abzuschalten auf Anordnung des Staates, weil ich denke, dass der permanente Internetzugang, auch wenn das nicht explizit festgeschrieben ist, durch die UN-Charta abgedeckt ist. Genau. Wer jetzt den Kopf da ungläubig schüttelt, es gibt einige Infoseiten, die auch recht klar machen, dass der Zugang zum Internet auch in gewisser Weise die Menschenrechte beeinflusst. Ja, vor allem in den großen Industrienationen und auf Wikipedia gibt es auch etliche Artikel dazu. Und vielleicht guckt dort mal rein und dann seht ihr auch, wo die Gefahr ist und wie ernst die Lage denn ist, denn immer mehr läuft ja über das Internet und immer mehr Informationen und so weiter und so weiter. Und im Prinzip, wer das Internet dann eben kontrolliert, der kontrolliert auch dann die Bevölkerung und das darf eben nur in einem gewissen Grad passieren. Ja, also. Gut, was noch? Ja, das hebe nee, das heb ich schon auf. Zum Schluss, Tron wird noch schlussfertig gemacht. Nein, nicht fertig gemacht, sondern die Art von Tron. Aber ich sag's später. Jetzt zur großen, großen News, ja, von, als ob Ägypten nicht zur großen News wäre, naja. Aber es ist was Interessantes passiert. Sony hat eine neue mobile Spielekonsole vorgestellt. Next Generation Portable, auch bekannt unter PSP2. Allerdings soll das nicht der offizielle Name sein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Warten wir mal ab, wie es ist. Gleichzeitig wurde noch eine PlayStation Suite vorgestellt für Android. Damit ist es jetzt möglich, dass eben Entwickler PlayStation-kompatible Software entwickeln, die auch auf Android-Handys läuft. Ja, also genaues ist natürlich noch nicht zu sehen. Es soll noch eine ganze Weile übrigens dauern, bis diese PlayStation Suite rauskommt, genau wie das NGP oder der NGP. Das wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber es wurde vorgestellt, es ist offiziell. Und diese PlayStation Certified Games werden wohl stark Richtung Original PS1-Spiele gehen, die dann eben umgesetzt werden, beziehungsweise eben Spiele in der gleichen Größenordnung, allerdings auch dann neue Spiele. Und oder es werden die ersten Spiele, die über diese PS1 Games Remakes da was auch immer, Emulation, ja, gemacht werden, wird Wild Arms, Cool Borders 2, Rallycross, Cross, Medieval und Siphon Filter werden das, Siphon Filter. Also, ich meine, ich habe so die Schnauze gestrichen voll von immer wieder den alten PS1-Titeln, ja, die auf jeder Plattform jetzt sind, mehr oder minder. Ja, ich meine, man konnte es nur auf PlayStation 2 spielen, dann jetzt über Emulation beziehungsweise über angepasste Spiele auf der PS3. Ja, man kann sie sich für teures Geld im PlayStation Store kaufen. Dann kann man sage und schreibe auf der PS3 ein PS1-Spiel spielen. Super, genial. Aber jetzt ist doch endlich mal Schluss. Leute, PS1, okay, ist schön, ist Nostalgie und so weiter, aber jetzt ist doch mal gut, ne? Zum Glück geht aber eben mit der PlayStation Suite noch andere neue Titel. Und jetzt kommt das ganz, ganz Interessante. Diese PlayStation Suite wird also auch kompatibel sein zur NGP bzw. PSP2. Und da ist jetzt eine Riesenfrage. Aber die will ich jetzt hier nicht behandeln, ja. Aber es bleibt natürlich die Frage, unter welchem System arbeitet die PSP2 bzw. NGP und wieso kann die PlayStation Suite für Android-Phones kompatibel sein mit dieser PSP. Also, wer darüber noch genaues wissen will, der kann beim Uncast vorbeigucken, 15 Uhr Uncast oder eben auf Ustream oder auf der Internetseite uncast.net, cast.com mal gucken und dort wird das Ganze dann nochmal ausführlich mit dem Mo besprochen, der da sicherlich auch noch einiges dazu zu sagen hat. Ja, also und jetzt mal die PSP2. Also ist eine wirklich interessante Geschichte. Touchscreen OLED-Display ist, glaube ich, ein Riesenhammer, diese News. Ja. Erstmal OLED-Bildschirme, wie immer, Qualität sehr, sehr gut. Ja. Hoffentlich wurde das auch mit der Haltbarkeit geregelt. Und es ist Ja, Dual-Analog-Sticks, da ist anscheinend Sony besonders stolz darauf. Und ein 3G-Built-In. Und wenn ihr euch diese Bilder mal genau anguckt, von dieser Menüleiste von da oben, ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Schaut es euch an. Touchscreen, 3G, ja, PlayStation Suite Android-kompatibel. Also PlayStation Suite für Android kompatibel. Ja. Ich bin mal wirklich gespannt, was da noch weiter herauskommt. Und die Hardware, die spricht eigentlich auch für sich, ist sehr gut, muss man ganz klar sagen. Ja. Fangen wir mal von hinten an. Wireless haben wir eben schon gehabt, 3G, auch ein N-Wi-Fi-Zugang ist mit da drin, Bluetooth 2.1. Mit Audioprotokoll auch und dann eben die Controller, zwei Analog-Controller, allerdings auch ein Digitalsteuerkreuz vorhanden. Sensoren, auch hier ist so ein dieser missratene, naja, hoffentlich hier besser, Six-Axis Motion Sensing System drin. Das ist also ein Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen Geschwindigkeitsmesser und ein Drei-Achsen-Electronic Kompass. Jawohl, also. Können wir mal gespannt sein, wie das aussieht. Hört sich schon mal sehr gut an von den bewegungssensitiven Sachen dann. Stereo-Lautsprecher sind eingebaut und ein Mikrofon ist eingebaut. Eine Kamera vorne und eine Kamera, die auf einen selbst wieder zeigt. Das ist sehr schön. Damit wird wohl auch früher oder später dann Videotelefonie endlich auf der PSP vernünftig wahr werden. Man hat. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Auf der Rückseite ebenfalls ein Touchpad. Das heißt, das Display ist ein Touchscreen und auf der Rückseite ist ein Touchscreen. Zumindest ist das so aus den Erklärungen von Sony zu entnehmen. Der Bildschirm vorne sieht überhaupt nicht aus wie ein Touchscreen, muss man ganz klar sagen. Schauen wir mal. Aber es ist ja heute kaum noch sichtbar. Auf der Rückseite ist deswegen ein Touchpad und das finde ich ganz, ganz gut. Da haben die vielleicht sich auch ein bisschen, ich meine, fast schon verwegen zu sagen, beim Notion Ink Atom was abgeguckt, ja, weil der Notion Ink Atom hat das gleiche. Problem ist, wenn man mit dem Finger, gerade beim Spielen, am Touchscreen herummacht, ja, dann sieht man ja immer Teile von dem Bild dann eben nicht mehr. Das ist ja dann abgedeckt, nämlich dort, wo man gerade seinen Finger darauf hat. Ja. Und beim Spielen ist es natürlich total störend, ja, wenn man nicht seine Spielfigur sieht oder das, was man eigentlich anzielt. Und deswegen kann man das dann hier auf der Rückseite quasi, ja, kann man dann hier steuern, ja, und zum Beispiel sowas wie ein Mauszeiger, jetzt rein theoretisch, ja, und kann den dann richtig sehen, wo der ist oder. Ja, man kann es ja auch sich ja vorstellen, wo man da drauf tippt. Also, es ist eigentlich ganz leicht zu merken. Man muss da nicht von vorne drauf gucken, um dann richtig ein Icon zu treffen, sondern man kann das auch von hinten dann sozusagen sehen. Also, ich finde es gut. Es ist eine schöne Sache. Die haben da mitgedacht. Der Prozessor. Die GPU SGX543MP4 Plus, das hört sich nach sehr, sehr schnell an. Und wer nachguckt, wird feststellen, es ist schnell. Also die Grafik, also die GPU ist ziemlich gut. Genau wie die CPU ARM Cortex A9, ein Quad-Core. Ja. Man beachte ein ARM Cortex. Ja. Und auch da ist wieder ein Hinweis. Ja, so stups, stups. Ne? Hallo? 3G? Touchscreen, ARM-Prozessor, ja, und jetzt, ne, schaut euch dann diese Menüzeile da oben an, diese Statuszeile und ja, tja. Mal gucken, ich will noch nichts sagen, aber wie gesagt, Ancast, da wird es noch mehr darüber dann geben. Spielehersteller haben sich natürlich schon wieder viele angemeldet, ja. Wer jetzt aber gleich los läuft, um sich sofort so eine Konsole zu besorgen, der kann sich erstmal wieder entspannen. Es wird für die Feiertage 2011 wird's geplant, dass die PSP 2 bzw. NGP rauskommt. Und das heißt, Leute, also Weihnachten, ja. Und ich glaube, bis dorthin ist das Ding schon wieder von dem ganzen Hype. Weil, ey, wenn man jetzt wirklich bis Weihnachten dauernd was von dieser PSP 2 oder NGP liest, dann werde ich wahnsinnig, ja. Dann habe ich echt keine Lust mehr da drauf, weil es ist, das geht mir echt gegen Keks. Wenn etwas so lange dauert, was ist doch Wahnsinn, das jetzt schon vorzustellen, das ist doch Wahnsinn. Unglaublich. Aber so sieht's aus und ja, ich denke mal, die PlayStation Suite für die Android-Entwicklung wird es bestimmt auch nicht früher geben, eher noch später, soweit ich informiert bin, erst irgendwann 2012. Ja. Wenn ich das richtig hier rausgelesen habe, aus diesen teilweise sehr seltsam geschriebenen Texten. Übrigens, auf dieser Liste steht Electronic Arts nicht dabei. Ja. Als Entwickler für PlayStation 2 bzw. NGP. Ich sag jetzt einfach PlayStation 2, das bzw. NGP geht mal an. Also, na, und schauen wir mal, was sich da wieder angebahnt hat. Electronic Arts weiß von nichts und die waren etwas irritiert und sie wollen mit Sony deswegen noch in Kontakt treten. Ja, wer hat da jetzt Mist gebaut, ne? Naja. Und es wird mehrere Modelle geben für die PSP2 oder von der PSP2. Und zwar nicht alle werden eben einen 3G-Zugang haben. Das ist auch gut so, weil man sich die Preise anschaut. Ja, was so 3G-Geräte ohne Subventionierung kosten werden. Und ja, deswegen. Moment, was ist hier los? Nein, egal. Ja, und deswegen haben die da eben drauf geachtet, so wie es aussieht, dass es eben eine Wi-Fi-Version gibt, also eine Wi-Fi-Only-Version und eine, wo sowohl 3G-Netz drin hat, als auch Wi-Fi-Zugang. Und ja, ich meine, das macht Sinn, weil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, 3G-Zugang ist zwar gut und schön, aber ich frage mich auch, welche Zielgruppe da angesprochen wird. Offenbar werden ältere Spieler damit gelockt, ja, weil ich meine, ich glaube kaum, dass viele Eltern ihren Kindern eine Konsole kaufen mit 3G-Zugang. Deswegen macht es auch total Sinn, dass es eine Wi-Fi-Only gibt, so dass man ja keine Verträge oder sowas braucht oder abschließen muss, um eben dann an eine PSP 2 da zu kommen. Ja. Das muss man muss, also ich bin wirklich sehr, sehr irritiert noch wegen der Zielgruppe. Genau wie mit den wie mit dem PlayStation Suite, mit der PlayStation Suite für Android-Phones, wobei ich da natürlich ganz klar, also die sag ich mal, mehr erwachsene Leute sehe. Man sieht ja, wie viele Spiele da momentan tatsächlich dann genutzt werden. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, was da an Software oder an Spielen eben halt heruntergeladen wird momentan auf den Android-Handys und auf anderen Smartphones. Das ist schon der rechte Wahnsinn. Also weiter geht's. Ich habe hier gerade ein paar Internetprobleme, deswegen. Entschuldigt bitte meine noch ausgeprägtere Stotterei als sonst immer. Tron Legacy, dazu wollte ich noch was sagen. 3D ist ja schön und gut. Aber wenn es einem von der Filmindustrie aufgezwängt wird, dann verstehe ich keinen Spaß. Ich hasse 3D und ich verabscheue es richtig. Ich krieg Kopfweh, ja, die Augen werden müde. Ich finde es unsinnig und es ist immer wieder interessant, wie Filmemacher jetzt denken, ja, Story pfeift drauf, Hauptsache ein paar 3D-Effekte und schon ist gut. Ja, die Filme könnten ja auch sonst wohin stecken. Ja, ganz klar, das sage ich klipp und klar. Ich finde es unfassbar, ich bin stinkesauer. Ich wollte ja nämlich unbedingt in Tron gehen, ja, und stelle fest, dass in allen Kinos in der Umgebung Tron nur in einer 3D-Version läuft. Was mich zu dem Schluss bringt, dass keine 2D-Version fürs Kino angeboten wird im Moment. Und Das ist absolut der Hammer. Ja, ich finde das unmöglich. Ich sehe es auch in den Kinos, da gibt es normalerweise immer eine 3D-Version und für die Leute, die das eben nicht möchten, eine 2D-Version. So. Und von Tron gibt es nur die 3D-Version im Kino. Das heißt, man muss nicht nur mehr zahlen für den Mist, den man gar nicht will, ja, sondern man kann dann auch noch mit Kopfschmerzen und müden Augen rechnen, ja, aus dem Kino rauskommen. Herzlichen Dank, Filmindustrie. Ja. Ich bin stinkesauer. Und so macht man dann eben ja, einen Film, auf den man lange gewartet hat, ja, quasi schon seit seiner Kindheit, macht man dann eben schön kaputt damit, mit solchen Aktionen. Das ist das Allerletzte. Ja, und ja, jetzt bleibt natürlich offen, ob ich überhaupt in diesen 3D-Tron gehe und ich warte, bis die normale 2D-DVD herauskommt. Wenn die natürlich auch nicht herauskommen würde, wobei die ist schon vorbestellbar, aber wenn die nicht rauskommen würde, dann würde ich natürlich auch die DVD nicht kaufen, gar keine Blu-ray, das ist ja klar. Also, ich muss schon sagen, ich bin extrem enttäuscht von dieser Vorgehensweise hier, von der Filmindustrie. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon gewohnt sind. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich so, dass 3D eben gar nicht so toll ankam, wie man das vermutet hätte, oder beziehungsweise wie die Filmfirmen das gerne hätten oder vermutet haben. Nach dem Avatar-Hype, das ist dann relativ schnell wieder abgeflaut und die Leute sind dann halt lieber in die 2D-Versionen gegangen. Ja, nicht nur, weil die günstiger sind im Kino, sondern eben auch, weil das für viele ausreichend beziehungsweise angenehmer ist. Und ja, jetzt wird hier, so sieht's aus, ja, sollen hier offenbar, meiner Meinung nach, die Leute dazu gezwungen werden, eben die 3D-Version zu gucken, nämlich wenn es keine 2D-Version gibt, man aber Tron ja unbedingt gucken will, ja, dann werden die meisten Leute eben in die 3D-Version gehen. Ja, müssen sie ja, wenn sie Film sehen wollen. Und das ist schon ziemlich heftig. Ich finde, das ist schon fast schon Nötigung. Ich will eine 2D-Version haben von dem Film, ja, und damit ich mir den auch im Kino angucken kann. Und wenn es das nicht gibt, dann ja, werde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Ja. Schau mal, ich werde mir das jetzt noch überlegen, aber ich bin echt sauer und so richtig freuen kann ich mich schon gar nicht mehr auf den Film. Ja, der Film ist schon fast noch Nebensache. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ist er deswegen so gezwungen. Ich weiß nicht, war das in den USA auch so, dass es dort nur eine 3D-Version gab in Kinos? Vielleicht wollen die damit die extremst üblen Kritiken von Tron ein bisschen kaschieren, dass die Leute dann wenigstens noch von den Effekten beeindruckt sind. Naja, gut, ich weiß nicht. Mir hätte der Film sicherlich so auch gefallen. Weil der Stoff halt sehr interessant ist, aber wenn jetzt hier dieses kaputt gemacht wird mit diesen lächerlichen 3D-Effekten, dann, naja, dann ist es eher bei mir das Umgekehrte, was damit erzielt wurde. Naja, 3D ist sowieso der größte Humbug, finde ich, seit langem. Ja. Im Kino mit freier Wahl lasse ich mir es ja noch gefallen, sollen die Leute das machen. Daheim habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Ist es einfach nur ein erbärmlicher Versuch, die Leute dazu zu bekommen, jetzt, obwohl sie gerade vor kurzem erst ein HD-TV-Gerät angeschafft haben, jetzt wieder ein neues Gerät anzuschaffen, wieder einen neuen Player eventuell. Und also das ist schon nicht mehr schön, das finde ich echt mies. Und ich kann nur hoffen, dass das den Bach runtergeht hier, mit 3D möglichst schnell, damit mir diese unsägliche Kommerz Posse ja endlich auch wieder vorbei haben. Ja, 3D ist ja schon mal auf den Bauch gefallen und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es diesmal auch wieder knallt. Es ist unmöglich, sowas. Dabei wäre eine holographische Darstellung noch relativ sinnvoll. Da wurde es nämlich jetzt auch, hat nämlich auch eine Firma etwas vorgestellt, der Holocube Holographic Projector. Jawohl, genau. Und dieses faszinierende Teil, ja, wird mit einer Windows 7 Embed-Maschine mit 40 GB Flash Memory betrieben und einem 1080p Projektor, der eben dann hier so eine Holographie darstellen kann. Naja, leider kann man eben da auch nicht ganz frei bewegen schon. Man, sinnvoll wäre es ja. Ich meine, da könnte man sich bei Pornos dann wenigstens alle ja, Einstellungen ganz genau angucken, vielleicht mal so rumlaufen, ja. Oder vielleicht bei seiner Lieblingsdarstellerin, wenn die einen Rock trägt, ja, dann könnte man vielleicht auch mal unter den Rock schauen oder so. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine, ja. Aber das wäre doch, das wär doch eine Verwendungsmöglichkeit, ja. Und da sehe ich auch einen Sinn drin. Ja? Da könnte man sich endlich diese in Anführungszeichen zufälligen Panty-Shots sparen, die da jetzt manchmal eingebaut wird von verschiedenen Filmemachern. Ja? Könnte allerdings Schwierigkeit geben mit dem Jugendschutz, ja. Da müsste ja jeder Film, ja, ab 18 freigegeben werden, weil man könnte ja praktisch in jedem Film könnte man ja dann zumindest unter die, obwohl 18, ja, 16, sagen wir, wir wollen es nicht übertreiben, ja. Unter höchsten darf man auch mit 16 angucken, oder? Ja, darf man doch, oder? Ja, schaut zumindest. Da könnte man nämlich mit jedem Film, ja, den Darstellerin, ja, gucken oder so. Vielleicht werden die Darstellerinnen dann auch gar keinen Rock mehr tragen. Ach ja, schöne Fantasiewelt, ja, aber das kann man ja auch so machen, ne, ohne 3D und ohne Holographie-Projektor, nämlich in seiner Fantasie. Und bevor wir jetzt noch weiter abdriften, die unglaublichen Fantasien, ja, des Netcaster Rio, ja, möchte ich mich dann von euch verabschieden für diese Woche und ich hoffe, dass bei diesen. Ach, hallo, ich hätte fast noch was vergessen. Oh, wollte ich bei Sony eigentlich noch unterbringen. Music Unlimited ist gestartet auf der PlayStation 3. Das ist ein Abo-Musikdienst, wo man für einen festen Beitrag dann eben so Flatrate-Musik sich alles angucken, anhören kann, ja. Und zahlt dann eben monatlich so und so viel. Und solange man zahlt, hat man das Ganze immer zur Verfügung, so wie eben bei Napster zum Beispiel. Also Sony hat das jetzt gestartet, ist auf der PS3 verfügbar, leider noch nicht auf Smartphones und so weiter. Das heißt, wer die Musik dort oder wer das jetzt macht, der kann eben seine Musik momentan nur auf PlayStation 3 hören. Und ich glaube, übers Internet, wenn ich es weiß, über einen Browser geht das, glaube ich noch, genau. Aber sonst nicht. Ja, vielleicht wird es ja noch was, für mich ist es nicht. Ich mach ja jetzt sowieso nur freie Musik größtenteils und deswegen ist das nicht lukrativ für mich. Okay, also das war's dann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr schaut nächste Woche auch wieder rein, wenn ihr jetzt nicht so schockiert seid wie in den Unterhüsten. Ja. Und bis dorthin verabschiede ich mich, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, tschüss!